Doktor A ist dieses Lied. Und alle Frauen, denen Frau nicht ansieht, dass sie ein Mann sind im Kopfe. Ein Lied für alle Frauen, die im Männerstaat auf hohen Posten sitzen und damit die Männerherrschaft stützen und deren Herrschaft stützen und deren Herrschaft stützen. Denn streben Frauen nach Macht im Männerstaat, dann nehmt euch in Acht, dann ist was faul an dem Braten, dann können sie euch verraten. Sag mir, was kostet der Erfolg? Du hast doch teuer bezahlt. Wie viel Verrat an anderen Frauen und wie viel Selbstbetrug? Sag mir, was hast du für Kompromisse gemacht? Was hat dich an die Spitzen der Gesellschaft gebracht? Wie vielen Herrschern hast du freundlich ins Gesicht gelacht? Sag nicht, du hast nur an das Wohl der Frauen gedacht. Das Wohl der Frauen gedacht. Das Wohl der Frauen gedacht. Denn streben Frauen nach Macht im Männerstaat, dann nehmt euch in Acht, dann ist was faul an dem Braten, dann können sie euch verraten. Sag mir, was kostet der Erfolg? Du hast doch teuer bezahlt. Wie viel Verrat an anderen Frauen und wie viel Selbstbetrug? Ich glaube dir nicht, dass du so stark bist, wie du tust. Ich hab dich doch reden hören wie ein Maschinengewehr. Ich hab doch ganz genau gesehen, wie dir die Hände zittern trotz Zigarette und Valium 10. Und Valium 10. Denn streben Frauen nach Macht im Männerstaat, nehmt euch in Acht, dann ist was faul an dem Braten, dann können sie euch verraten. Sag mir, was kostet der Erfolg? Du hast doch teuer bezahlt. Wie viel Verrat an anderen Frauen und wie viel Selbstbetrug? Um dich zu prostituieren, nicht mit deinem Mann ins Bett. Du hast noch andere Unschuld zu verlieren. Und es gibt so viele Arten, dich selber zu verkaufen. Deine Arbeitskraft und dein Gesicht und dein Geschlecht und dein Geschlecht. Denn streben Frauen nach Macht im Männerstaat, dann nehmt euch in Acht, dann ist was faul an dem Braten, dann können sie euch verraten. Sag mir, was kostet der Erfolg? Du hast doch teuer bezahlt. Wie viel Verrat?